Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. My wonderfully blessed friends all over the world. Meine wunderbar gesegneten Freunde auf der ganzen Welt. So let's go back to that verse. Gehen wir zurück zu dem Vers. Every spiritual blessing, Paul says. Jeder geistliche Segen, sagt Paulus. I learned something about the Bible. Ich habe etwas über die Bibel gelernt. And it's to read it the way it's written. Und zwar, sie so zu lesen, wie es geschrieben steht. I know we need to interpret some things in the Bible. I understand that. Ich weiß, dass wir einige Dinge in der Bibel auslegen müssen. Das verstehe ich. But you know what's a strange thing? Aber weißt du, was seltsam ist? Many Christians interpret the things that are written very clearly and don't need to be interpreted. Viele Christen interpretieren die Dinge, die ganz klar geschrieben sind und nicht gedeutet werden müssen. And then the things that need to be interpreted because they're written in different metaphors or parable, those are the ones they take literal. Und die Dinge, die interpretiert werden müssen, weil sie in verschiedenen Metaphern oder Gleichnissen geschrieben sind, die nehmen sie dann wörtlich. The word every does not need to be interpreted. It simply means every. Das Wort jeder muss nicht gedeutet werden. Es bedeutet einfach jeder. So there is not a single spiritual blessing that has not been already given to you. Es gibt also keinen einzigen geistlichen Segen, der dir nicht schon gegeben worden ist. But Reinhard, if you would know my life, you would see that this is not true. Aber Reinhard, wenn du mein Leben kennen würdest, würdest du sehen, dass das nicht stimmt. This is something a lot of people have said to me. Das haben schon viele Leute zu mir gesagt. Let's talk about this. Reden wir doch mal darüber. If the Bible and your life don't agree, do you not think that your life has to change and the Bible has to be the truth? Wenn die Bibel und dein Leben nicht übereinstimmen, meinst du dann nicht, dass du dein Leben ändern musst und die Bibel die Wahrheit sein muss? See, when the Bible says every blessing has been given to you, that's final. Wenn die Bibel sagt, dass dir jeder Segen gegeben wurde, dann ist das endgültig. There's nothing to discuss anymore. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. If you don't experience, you have to say, God, you already see eternal truth, my life has to change. Wenn du es nicht erlebst, musst du sagen, Gott, dein Wort ist die ewige Wahrheit, mein Leben muss sich ändern. That's what I did. Genau das habe ich getan. I said, Lord, when I look at my life, it doesn't really look that I've been blessed with every blessing. Ich sagte, Herr, wenn ich mein Leben anschaue, sieht es nicht so aus, als ob ich mit jedem Segen gesegnet worden bin. But your word is the truth and my life has to change. Aber dein Wort ist die Wahrheit. Mein Leben muss sich ändern. So, since the Bible says every spiritual blessing has been given to you, da die Bibel sagt, dass dir jeder geistliche Segen gegeben wurde, this means that God doesn't have any blessings left for you. Bedeutet das, dass Gott keine Segnungen mehr für dich übrig hat? Just think in a very simple way. Denk mal ganz einfach. Like Daniel likes to say. Wie Daniel zu sagen pflegt. Just use common sense. Benutze einfach deinen gesunden Menschenverstand. So let's use a little common sense. Benutzen wir also ein wenig gesunden Menschenverstand. Let's imagine I, Reinhard, am the richest man in the world. Stellen wir uns vor, ich, Reinhard, bin der reichste Mann der Welt. And now let us imagine that I'm giving you everything that I have. Dann stellen wir uns vor, dass ich dir alles gebe, was ich habe. Now, a simple question. Nun eine einfache Frage. Do I have anything left to give you? Habe ich etwas übrig, das ich dir noch geben kann? I don't. Nein, habe ich nicht. The moment you ask me to give you anything else, I would have to say, well, why do you ask me? I don't have anything left. In dem Moment, in dem du mich bittest, dir noch etwas zu geben, muss ich sagen, nun, warum fragst du mich? Ich habe nichts mehr übrig. So the Bible is very clear that every single spiritual blessing that exists has been given unto you. Die Bibel sagt ganz klar, dass dir jeder einzelne geistliche Segen, den es gibt, bereits gegeben wurde. So for a Christian, God doesn't have any blessings left. Für einen Christen hat Gott also keine Segnungen übrig. I know this sounds so confronting to so many people, but only because we've been believing the wrong things. Ich weiß, es hört sich für viele Menschen so konfrontierend an, aber nur, weil wir die falschen Dinge geglaubt haben. I was determined to make this journey in my heart. Ich war fest entschlossen, diese Reise in meinem Herzen zu machen. Every means every, therefore it's already mine. Jedes bedeutet jedes, also gehört es bereits mir. Now I had to find a way to make it manifest in my life. I understand that. Jetzt musste ich einen Weg finden, es in meinem Leben sichtbar werden zu lassen. Das war mir klar. So I determined to make the journey and I really hope that you're determined too. Ich war fest entschlossen, die Reise anzutreten und ich hoffe, dass du auch fest entschlossen bist. Now the next thing the Bible says is spiritual blessing. Das nächste, was die Bibel sagt, ist geistlicher Segen. The word spiritual, it actually is a word that has to do from the root word of spirit. Das Wort geistlich ist eigentlich ein Wort, das mit dem Wortstamm von Geist zu tun hat. It's the Greek word pneumatikos. Es ist das griechische Wort pneumatikos. And pneuma is the spirit. Und pneuma ist der Geist. So now we see that the blessing that God has given us. Wir sehen also, dass die Segnungen, die Gott uns gegeben hat, they are the blessings that have to do with the Spirit of God. Mit dem Geist Gottes zu tun haben. What does it mean, the word blessing? Was bedeutet denn das Wort Segen? It's a really interesting word. Es ist ein wirklich interessantes Wort. Because the root of this word blessing, it comes from invoke something good, invoke a blessing. Denn die Wurzel des Wortes Segen kommt von etwas Gutes herbeirufen, einen Segen herbeirufen. But it also has the meaning of bountiful, of something big. Aber es hat auch die Bedeutung reichlich, von etwas Großem. So every single beautiful and big things in the spiritual world has been given to us. Jede einzelne schöne und große Sache in der geistlichen Welt ist uns also geschenkt worden. But you know, the word also has a meaning in it to speak. Aber das Wort beinhaltet auch die Bedeutung sprechen. And this is the important thing. Und das ist das Wichtige. Because when God speaks, God creates. Denn wenn Gott spricht, erschafft er. So through Jesus Christ, God has spoken all of the blessings in heaven over your life. Durch Jesus Christus hat Gott also alle Segnungen des Himmels über dein Leben ausgerufen. Once God did that, it was done. Nothing needs to be added to this. Sobald Gott das getan hat, war alles erledigt. Dem muss nichts mehr hinzugefügt werden. My friend, if I can convince you today through teaching you the Bible, mein Freund, wenn ich dich heute durch die Lehre der Bibel davon überzeugen kann, that God doesn't have a single blessing left for you, dass Gott keinen einzigen Segen mehr für dich übrig hat, because all of them have already been lavished upon you, weil er dich bereits mit allen Segnungen überhäuft hat, then the only other thing I need to teach you is how to actually make it practically happening in your life. Dann muss ich dich nur noch lehren, wie du das in deinem Leben praktisch umsetzen kannst. And if you're willing to learn, I'm willing to teach you. Wenn du bereit bist zu lernen, bin ich bereit, dich zu lehren. So now, remember the first three words. Merke dir also die ersten drei Worte. Every means every. That means God has no blessings left for you. Jeder bedeutet jeder. Das heißt, Gott hat keine Segnungen mehr für dich übrig. Spiritual, that has to do with the spirit of God, with the spiritual world. Geistlich hat mit dem Geist Gottes zu tun, mit der geistlichen Welt. And the spiritual world, of course, is more real than the natural world. Und die geistliche Welt ist ja viel realer als die natürliche Welt. And in that spiritual world, everything that is good, that is perfect, that is prosperous, has been given unto you. In dieser geistlichen Welt ist dir alles, was gut, perfekt und erfolgreich ist, gegeben worden. Now we're going to keep going on this subject tomorrow. Wir machen morgen mit diesem Thema weiter.